Erste böse Menschen laufen weg. Niemand jagt sie. Gute Menschen sind mutig wie ein junger Löwe. Zweiter, wenn ein Land Fehler macht, gibt es viele Herrscher. Wenn Menschen klug sind, bleibt ein Herrscher lange. Dritter, ein armer Mann behandelt arme Leute schlecht. Er ist wie Regen. Der Regen spült alles weg. Er bringt kein Brot. Vierter, wer Gottes Regeln nicht folgt, lobt böse Menschen. Wer Jahwe sucht, versteht alles gut. Fünfter, böse Menschen wissen nicht, was richtig ist. Wer Jahwe sucht, versteht alles gut. Sechster, ein armer Mann, der ehrlich lebt, ist besser. Er ist besser als ein reicher Mann, der schlechte Dinge tut. Siebter, wer Gottes Regeln folgt, ist ein kluger Sohn. Wer mit Verschwendern ist, macht seinem Vater Schande. Achter, wer viel Geld durch hohe Zinsen verdient, sammelt es. Er sammelt es für jemanden, der armen Leuten hilft. Neunter, wer nicht auf Gottes Regeln hören will, betet schlecht. Gott mag sein Gebet nicht. Zehnter, wer gute Menschen auf einen schlechten Weg führt, fällt selbst in eine Falle. Unschuldige Menschen bekommen Gutes. Elfter, ein reicher Mann denkt, er ist klug. Aber ein armer, kluger Mann durchschaut ihn. Zwölfter, wenn gute Menschen sich freuen, ist es eine gute Zeit. Wenn böse Menschen Macht bekommen, verstecken sich die Leute. Dreizehnter, wer seine Fehler versteckt, hat keinen Erfolg. Wer sie zugibt und aufhört, bekommt Gnade. Vierzehnter, es ist gut für den Menschen, der immer Respekt hat. Wer stur ist, wird Unglück erleben. Fünfzehnter, ein böser Herrscher über ein armes Volk ist wie ein brüllender Löwe. Er ist auch wie ein hungriger Bär. Sechzehnter, ein Herrscher, der wenig Geld hat, erpresst die Leute viel. Wer schlecht verdientes Geld nicht mag, lebt lange. Siebzehnter, wer einen Mord begangen hat, muss fliehen. Er muss fliehen bis zum Tod. Niemand soll ihm helfen. Achtzehnter, wer ehrlich lebt, ist sicher. Wer schlechte Wege geht, fällt in eine Falle. Neunzehnter, wer sein Feld bestellt, hat viel Brot. Wer nutzlosen Dingen nachläuft, wird sehr arm sein. Zwanzigster, ein ehrlicher Mann bekommt viel Gutes. Wer schnell reich werden will, wird bestraft. Einundzwanzigster, es ist schlecht, parteiisch zu sein. Ein Mann kann für ein Stück Brot Fehler machen. Zweiundzwanzigster, ein neidischer Mann will schnell reich werden. Er weiß nicht, dass er arm wird. 23. Wer jemanden kritisiert, bekommt später mehr Dank. Das ist besser, als nur schmeichelnde Worte zu sagen. 24. Wer seine Eltern bestiehlt und sagt, das ist keine Sünde. Der ist ein Freund von schlechten Menschen. 25. Ein gieriger Mensch streitet viel. Wer Jahwe vertraut, bekommt viel Gutes. 26. Wer nur auf sich selbst vertraut, ist dumm. Wer klug lebt, ist sicher. 27. Wer armen Menschen gibt, hat genug. Wer die Augen vor Armen verschließt, wird oft verflucht. 28. Wenn böse Menschen Macht bekommen, verstecken sich die Leute. Wenn böse Menschen verschwinden, werden gute Menschen mehr.